Nimm dir ausreichend Zeit, um an einem ungestörten Ort ohne Telefon oder andere Unterbrechungen mit dir zu sein und so in einen Zustand des Nichtstuns einzutreten. Setz dich auf ein Kissen oder ein Bänkchen oder einen Stuhl, sodass du bequem sitzt und richte Rücken und Kopf gerade auf. Und wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann lass beide Füße auf dem Boden ruhen und lehne dich nach Möglichkeit nicht an. Die Hände kannst du in den Schoß oder auf den Oberschenkeln ablegen. Und du kannst gerne die Augen schließen oder sie geöffnet auf den Bereich vor dir richten. Und sie dabei ganz weich werden lassen, ohne irgendwas Bestimmtes zu fokussieren oder anzugucken. Entspanne Stirn und Unterkiefer, so gut das jetzt eben gerade geht. Und lass die Schultern nach hinten unten fallen, sodass alle Anspannung aus den Schultern herausfließen kann. Dann den Kontakt zur Unterlage wahrnehmen und Zeit nehmen, hier zur Ruhe zu kommen, denn es gibt jetzt nichts anderes zu tun oder zu erreichen. Und dann die Aufmerksamkeit auf die Atmung richten und die Bewegung spüren, die der Atem im Körper verursacht, möglichst ohne dabei die Atmung zu verändern. Vielleicht als erstes mal wahrnehmen, wie der Atem die Bauchdecke hebt und senkt, vielleicht die Berührung der Kleidung auf der Haut. Und dann das Heben und Senken des Brustkorbes durch den Atem spüren. Und bei allen Ablenkungen, die vorbeikommen, immer wieder dahin zurückkommen, die Bewegungen des Atems im Körper zu spüren. Und die Berührung des Atems an der Nase wahrnehmen. Wahrnehmen, wie er in die Nase eintritt und auch wie er den Körper durch die Nase wieder verlässt und vielleicht den kleinen Augenblick dazwischen. Und dann die Aufmerksamkeit auf der Atmung ruhen lassen, wo sie angenehmer und leichter zu spüren ist, jetzt in diesem Moment. Beim Heben und Senken des Brustkorbes oder der Bauchdecke oder an der Nase. Die Aufmerksamkeit immer wieder bei dieser unmittelbaren Empfindung verankern. Und wenn die Gedanken abschweifen, so wie uns allen das von Zeit zu Zeit geschieht, dann das Abschweifen bemerken und sanft zur Empfindung des Atems zurückkehren. Dann komm langsam mit der Aufmerksamkeit in deine Umgebung zurück. Und vielleicht braucht der Körper ein paar kleine Bewegungen. Dann gib ihm die ruhig. Und öffne in deinem eigenen Tempo die Augen.